Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiotexte. Literarische Lesungen. Immer dienstags und donnerstags ab 21 Uhr sowie Sonn- und Feiertags ab 11 Uhr. Ich kenne den Menschentod zu gut. Mancher Anblick war so grauenvoll, dass ich glaubte, nicht weiterleben zu können. Jedes Mal, wenn ich zum Fundort einer Leiche gerufen wurde, hatte ich Angst. Was einer dem anderen zufügen kann, ist ungeheuerlich. Ich weiß, dass es immer wieder geschehen wird, ohne Ende. Ganz gleich, wie oft ich ein Verbrechen aufgeklärt habe oder nicht. Ich kenne keinen Beruf, der so viel Vergeblichkeit bereithält. Wenn die Wirklichkeit unerträglich war, half mir die Kunst. Sie war das Gebiet, auf das ich mich retten konnte. Die Malerei gab mir das Gefühl, sinnvoll zu leben. Vielleicht war ich überhaupt nur Mensch, wenn ich malte. Schauplatz die Normandie. Dazu Amsterdam, München, Rom und das Jenseits. Thema Habgier in malerischer Landschaft. Der Held Kriminalhauptkommissar Svoboda aus der bayerischen Kleinstadt Zungen an der Nelda. Kein gewöhnlicher Polizist, eher einer mit seherischen Qualitäten, der Szenen und Gesichter sieht und sich seine Täter malt. Einer, der Verbrechen als verletzte Ordnung zwischen Menschen beschreibt. Ein Kommissar mit philosophischem Tiefgang, also auch in unserer Lesung spielt das heute eine zentrale Rolle. Und ein Mann, der seine eigentliche Berufung im Malen weiß. Cornelia Zetsche begrüßt Sie zur Lesung am Sonntagvormittag mit Svoboda und mit seinem Erfinder, Gerd Heidenreich. Willkommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Eine bekannte Stimme auch hier im offenen Buch. Letztes Jahr waren Sie mit Die andere Heimat zu Gast. Die Erzählung wurde ein Bestseller. Das Drehbuch mit und für Edgar Reitz mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Der 70. Geburtstag im Frühling änderte nichts an der Produktivität. Warum auch? Ein neues Drehbuch ist schon wieder fertig. An einem neuen Roman wird geschrieben. Was soll ich sonst machen? Ich bin nicht der Typ, der zu Hause sitzt und Briefmarken sortiert. Und über die neuen Projekte, was wird da verraten? Der neue Roman wird ein kleines Buch werden, das weiß ich schon, ein kurzes Buch. Und das wird eine sehr komödiantische Geschichte sein. Über die Auflösung einer Bibliothek, die nicht gelingt. Und das Drehbuch? Das ist eine noch sehr geheimnisvolle Geschichte, weil man nicht zu viel davon verraten darf. Aber es ist fast ein Thriller. Und geht schon thematisch ein bisschen in die Richtung dessen, was wir heute hören. Uns Lesern bleibt also erstmal die Begegnung mit Kriminalhauptkommissar Svoboda, der sich vor Leichen und grausamen Verbrechen fürchtet und jetzt, der ist in Pension, endlich seiner eigentlichen Berufung nachgehen kann. Er malt. Wie viel hat dieser malende, philosophierende Kriminalhauptkommissar mit seinem Autor zu tun? Ich habe mir diesen Maler überhaupt nur deswegen einfallen lassen vor 4 Romanen, weil ich von der Malerei einfach herkomme. Ja, ich habe, bevor ich Sätze publiziert habe, Ausstellungen gemacht und ich kenne mich aus in der Malerei, auch in der Malereigeschichte, und das habe ich ihm alles mitgegeben. Also ich musste für die Figur nicht irgendein Zusatzhobby oder sonst was recherchieren, sondern ich habe ihn wirklich zum Künstler gemacht, der eigentlich nur im Geldberuf Kriminalhauptkommissar geworden ist. Nun hat er schon diverse Fälle lösen müssen. Ist er ein Lebensgefährte geworden? Kann man den jetzt so einfach sterben lassen? Ja, so einfach ist das natürlich nicht. Ich lasse ihn ja nach seinem Tod in diesem Buch auch weiterleben, sozusagen in einer merkwürdigen Zwischenwelt, jenseitigen Zwischenwelt. Aber es ist nun wirklich genug. Es sind 4 Romane mit dieser Figur. Natürlich ist er ein Lebensgefährte geworden. Man kann ja gar nicht erzählen von einem Menschen, ohne dass man mit ihm zu leben beginnt und innerlich mit ihm weitergeht. Aber ich will als nächstes eben erstmal keinen Kriminalroman schreiben. Und ich glaube, mit 4 Kriminalromanen, obwohl ich ja nur einen schreiben wollte ursprünglich, ist es dann wirklich getan. Es sind ja auch keine üblichen Kriminalromane. Sie sind philosophisch grundiert, sie haben ein politisches Thema in der Regel. Svoboda hat schon viel ermittelt. In seiner Heimatstadt Zungen an der Nelda stocherte er im braunen Sumpf der Vergangenheit, auch der Gegenwart. In Edinburgh war er Fundamentalisten auf der Spur, im Dunkel der Zeit. Das Fest der Fliegen hießen diese beiden Krimis. Politische Themen sind ein Markenzeichen der Svoboda-Krimis oder ihr persönliches Anliegen? Ich halte nicht viel von den reinen Whodunit-Geschichten. Also das übliche Verbrechen aus Eifersucht, aus Geldgier oder was immer, das hat für mich immer gesellschaftliche Hintergründe und ich möchte gerne herausfinden, wo sind die gesellschaftlichen Ursachen von kriminellen Verhaltensweisen. Und deswegen habe ich in allen diesen vier Büchern einen gesellschaftlichen Hintergrund, der aber nicht das eigentliche Thema ist. Das eigentliche Thema sind die Reflexe der gesellschaftlichen Entwicklung im Schicksal des Einzelnen und im Verhalten des Einzelnen. Das Thema diesmal ist eine Todsünde, Habgier. Habgier, ja. Ich glaube, das ist eine der Säulen der Verrohung unserer Zeit, und zwar nicht nur der deutschen Gesellschaft, sondern generell. Wir haben ja gerade die großen Finanzblasen und die Finanzkräche hinter uns. Hinter all dem steht eine unersättliche Habgier von Menschen, die den Hals nicht vollkriegen können, ob sie nun Banker oder Spekulanten sind oder beides. Und das bildet, ja, das bildet die Folie, vor dem dann das Gebäude des Romans entsteht. Und die Schauplätze liegen zwischen Normandie, München und Rom, oder sollte ich sagen, zwischen Diesseits und Jenseits? Beides, also in Diesseits gibt es ein paar Städteschwerpunkte, aber vor allen Dingen eben die normannische Landschaft, die Steilküste der Normandie. Und in dem Reich der Zwischenwelt, in das Svoboda nach seiner Ermordung gerät, ja, das ist eine Konstruktion von Jenseits, wie sie natürlich in der Literatur häufig unternommen worden ist. Aber ich glaube, so wie ich das gemacht habe, ist es bisher, soweit ich weiß, noch nicht gemacht worden. Nämlich als ein Reich der totalen Subjektivität, was einem im Leben wichtig war, was einem im Leben gelungen oder misslungen ist, das nimmt man mit rüber. Und das wird zum Reich des Jenseitigen. Bei Svoboda ist es die Kunst, er lebt in der Kunst weiter. Dann hören wir, wie Svoboda sein Rentnerdasein beenden muss, und hören den Beginn des Kriminalromans Der Fall von und mit Gerd Heidenreich. Vom Rand der Klippen schwingen sich die Möwen ins Licht und begrüßen mit ihren Schreien den Tag. Noch liegt der Strand von Lebdidal im Schatten der Kalkfelsen. In ihren Rissen und Schrunden hängen die schwarzen Reste der Nacht. Am Fuß der Steilwände starkst und stolpert Svoboda über die runden Steine, die dreibeinige Staffelei links geschultert, rechts die Malkartonmappe am langen Riemen, in der Hand den Tubenkoffer mit Ölfarben, Paletten und Pinseln. Er flucht vor sich hin, weil seine Lederschuhe von den buckligen Kieseln abgleiten und jeder Schritt ihm die Füße verbiegt. Sein Gewicht macht ihm zu schaffen. Der Standpunkt, an dem er heute das erste Sonnenlicht auf dem Strand malen will, ist gut 200 Meter entfernt. Ein falscher Schrei. Der Maler bleibt stehen und sieht auf. Über der Kante der Kreideküste wachsen im dunstigen Himmel erste Inseln von normannischem Blau. Die Vögel sind verstummt. Sie geben ihre Kreise auf, kippen in den Wind und lassen sich hinaustragen über die See. Svoboda weiß, dass er einen Menschenschrei gehört hat. Er weiß es und will es nicht wissen. Redet sich ein, er habe sich getäuscht. Die Silbermöwen, die in den weißen Felsen der Cotalbatre nisten, können kreischen wie Katzen und Babys und Frauen in Not. Der Klippenrand ist jetzt eine glühende, gezackte Linie, unter der die gestaffelten Falaises über Les Grandals und Fécamp bis zum fernen Yport noch immer im Morgenschatten stehen. Alexander Svoboda hat dieses feurige Band vor den Wolken und die dämmerigen Steilwände darunter wieder und wieder gemalt, von April bis in den September, und an keinem der Vormittage glichen sich die Farben. Heute, am ersten Tag des Juni, war er früher als sonst aufgebrochen, nach einer schlaflosen Nacht. Ein zweiter falscher Schrei. Der Maler blickt nach oben. Der gebauchte Käfer, der über die Kante der Klippen rutscht, gerät ins Trudeln, fällt. Die schwarzen Fühler suchen Halt, In halber Höhe schlagen die langen Hinterbeine gegen einen Vorsprung in der Wand, der Körper prallt ab, stürzt weiter, wird ein Mensch und trifft zwischen den nass schimmernden Gesteinstrümmern auf, die in Sturmfluten aus den Kalkfelsen gebrochen sind. Schwarz liegen sie in der Ebbe. Ihre Stille greift auf Svoboda über. Er spürt, dass sie in ihn eindringt. Dann hört er wieder das Anbranden der Wellen, die sich an der weit vorgelagerten Untiefe eines Riffs brechen. Er legt seine Utensilien ab und fixiert den Punkt, an dem der Gefallene liegen muss. Langsam hebt er den Kopf und blickt zum Rand der Felswand hinauf, wo der Sturz begonnen hatte. Nichts bewegt sich dort. Die Möwen kehren vom Meer zurück und schweben durch den Himmel, ohne zu schreien. Selbstverständlich weiß Svoboda, was zu tun ist. Schon beim ersten Gedanken an die Handlungen, die er sein Berufsleben lang vollzogen hat, rastet der Verweigerungsreflex ein. Er wird nicht zu dem Toten laufen. Der Maler steht still und konzentriert sich auf das, was er nicht tun wird. Nicht nachsehen, nicht telefonieren. Hier unten in der Bucht hat er ohnehin kein Netz. Er müsste zum Parkplatz zurückgehen. Er ist Pensionär, außer Dienst. Er ist nicht mehr der Kriminalhauptkommissar, der er missmutig 32 Jahre lang war. Er ist nur noch und ausschließlich der Künstler Alexander Svoboda, der er seit seinem 19. Lebensjahr sein wollte und endlich ungehindert sein kann. Die Kollegen in der Mordkommission haben seine Kunst für ein Hobby gehalten. Aber sie war und ist sein Leben. Wenn er ehrlich ist, muss er zugeben, dass er seine Jahre mit Verstellung zugebracht hat. Ein Maler, der vorgab, Kriminalhauptkommissar zu sein und die Rolle so gut spielte, dass man ihn für echt hielt. Seine Erfolge, zweifellos gab es sie, verdankten sich der Kunst. Oft hatte er in seiner Fantasie die Gesichter gesehen, nach denen gesucht wurde. Sie nicht selten schon aufs Papier skizziert, bevor er erkannte, wer gemeint war. So hatte sich der legendäre Spruch verbreitet, den man ihm seinerzeit im Kommissariat des bayerischen Städtchens Zungen an der Nelda angehängt hatte: Der Svoboda malt sich seine Täter. Noch immer schreien die Möwen nicht. Was wird er tun? Sich abwenden, weil er die Schnauze voll hat vom Tod, von der Gier, von der Verzweiflung, vom Schicksal und von Gottes Ebenbild? Er hat immer bestritten, dass die Polizei eine Gesellschaft reparieren kann. Er hat das Kapitalverbrechen als die größtmögliche Unordnung zwischen den Menschen erkannt und bezweifelt, dass durch Verfolgung und Strafe die verletzte Ordnung geheilt wird. Er öffnet die Augen und starrt auf die schwarze Landschaft, die aus der Ebbe wächst. Scharfkantige Felsen, deren Kreideeinschlüsse das Meer ausgewaschen hat. Dort, in Höhlen und Tümpeln, hausen die grauen Krabben, flitzen die gläsernen Krevetten, warten Taschenkrebse auf die nächste Flut. Dort irgendwo liegt jetzt ein zerbrochener Körper. Vielleicht auf dem Bauch, vielleicht mit dem, was übrig ist von seinem Gesicht, eingetaucht in ein Wasserloch. Vielleicht eine Hand in einem Nest aus angeschwemmtem Blasentang. Die nächste Flut wird den Körper hinausschwemmen und in die Strömung schleusen, die sich an der Kanalküste entlang zieht, nach Saint-Valery und Dieppe. Auf dem Weg dorthin liegen zwei Atomkraftwerke in engen Buchten. Vielleicht saugen ihre Kühlwasserpumpen den willenlosen Schwimmer ans Einlassgitter. Ihm egal. Eine Böe fliegt durch sein graues Haar, lässt die Hosenbeine flattern und bläht die Anglerjacke auf. Er biegt den Rücken durch und genießt den Wind. Vor Jahren war er mal 1,89 groß. Das Alter hat ihm 4 Zentimeter gestohlen. Die Schultern sind nicht mehr ganz so breit wie früher, dafür ist sein Bauchumfang gewachsen. Aber noch immer ist seine Gestalt beeindruckend. Er verwirft den Plan für das heutige Bild, hebt die Freiluftstaffelei von den Steinen und legt sie sich auf die linke Schulter, hängt sich die Mappe mit Malkartons über die rechte, nimmt seinen Farbenkoffer auf und schlägt den Weg zurück zum Parkplatz ein. Etwas knallt an die Schulter. Splitter des Staffeleiholzes fliegen neben seinem linken Ohr durch die Luft. Dann hört er den Schuss und begreift, von der Klippe will einer seinen Tod. Er wirft die Staffelei ab und beginnt zu laufen, den Hang aus schiebenden Kieseln hinauf zum Fuß der Falaise, wo dreisprachige Schilder vor Felssturz und Steinschlag warnen. Stets hat er sich daran gehalten. Doch die Schüsse peitschen jetzt in dichter Folge. Vor dem sicheren Tod flieht Swoboda in den Ungewissen. Das jaulende Singen eines Querschlägers, der einen Quarzbrocken in der Kalkwand getroffen hat. Der nächste Schuss so nah neben seinem Kopf, dass ihm der Luftstoß den Atem nimmt. Großes Kaliber, Elefantenbüchse. Das Arschloch steht oben am Rand der Klippen und feuert. Erst stößt er den anderen runter, dann muss der zufällige Zeuge dran glauben. Die Dinge sind manchmal sehr einfach. Unter der Felsnase bleibt Swoboda stehen und giert nach Luft. Sein Atem brennt in der Brust. Dem oben wird es zu lang. Er ballert auf den Strand, hat Spaß an der Jagd, will sein Opfer aus der Deckung treiben. Swoboda hält still, legt den Koffer und die Mappe ab. Sein Platz ist sicher. Hinter ihm vertieft sich die ausgehöhlte Steilwand zu einem offenen, schwarzen Spalt. Ein guter Schlupfwinkel, jedenfalls bis zur Flut. Sonnenstrahlen gleiten über die Falaise, Ocker und Rostrot und Weiß leuchtet der Kalk auf, schwarz glimmen die horizontalen Schichtlinien aus Feuerstein. Der Maler kennt das Erwachen der Farben, wenn das Licht die Kante der Küste überschreitet und in die Bucht fällt. Der Scharfschütze muss begriffen haben, dass es Zeit ist, seine Taktik zu ändern. Er wird von den Wiesen oben ins Dorf herunterkommen und bald darauf hier sein. Darauf zu warten wäre Selbstmord. Doch vielleicht kalkuliert er die Vermutung seines Opfers ein, hält die Stellung und lauert darauf, dass es die Deckung verlässt. Für so schlau hält Swoboda ihn nicht. Er hebt den Farbenkoffer als Schutzschild neben seinen Kopf, duckt sich und springt aus dem Schatten, rennt auf die Mole zu, die Kiesel scharren und kollern unter seinen Schritten, er erreicht die Betonschräge, nimmt sie zum eigenen Erstaunen leichtfüßig, läuft über die weiß markierten Stellplätze für Kabinen und Boote, rechnet mit dem nächsten Schuss, der ihn nicht verfehlen, sondern in den Rücken treffen wird. Haken schlagen kann er nicht mehr. Er keucht, seine Schritte werden kürzer. Er weiß, dass er am Ende ist. Der Parkplatz liegt in der Sonne. Ein zweiter Wagen, schwarzer Luxusjeep. Der Fahrer hat ihn vor Swobodas weißem Kleintransporter abgestellt. Die Beifahrertür steht offen. 60 andere Positionen wären frei gewesen. Der ganze Platz stand zur Verfügung. Warum parkt einer seinen Range Rover Schnauze an Schnauze mit Swobodas Citroën Berlingo? Er will sich nicht mit der Frage befassen, nur in sein Fahrzeug flüchten und greift nach der Türklinke. Der Fahrer des Rover steigt aus. Er ist etwas kleiner als Swoboda, schmal. Weißblonde Haarlocken, eine fällt in die Kinderstirn. Weinroter Samtanzug, rosa Hemd mit offenem Kragen, schwarze Wildlederschuhe, gelb gesteppt. Swoboda hat die Personenbeschreibung bereits gespeichert, als er den roten Lederhandschuh sieht, der den Revolver umfasst. Eine sechsschüssige Mateba 6 Unica mit 5 Zoll Lauf, Patronen 44 Magnum. Der Mann beugt sich in sein Auto, nimmt mit der linken einen breitkrempigen schwarzen Hut vom Beifahrersitz und setzt ihn auf. Offenbar eine Geste zur Vollendung seines Auftritts. Zweimal in seinem Leben ist Swoboda von einem Täter mit vorgehaltener Waffe bedroht worden. Beide Male hat er nicht die Hände gehoben. Jetzt tut er es. Stellt seinen Farbenkoffer ab und hält dem anderen die offenen Handflächen entgegen. Sein Atem beruhigt sich, aber sein Herz schlägt laut und schnell. Der andere scheint zu überlegen, greift sich mit der freien Hand an den Hals, holt hinter dem Hemdkragen ein kleines Kreuz an einer Silberkette hervor und spielt damit. Swoboda stellt fest, dass er einen Mann vor sich hat, der nicht spontan handelt. Intelligenter Ausdruck, etwas Feines, jedenfalls keine Schlägervisage und keine Spur von Lebensabgrund. Runde blaue Augen und eine niedliche Nase. Der Kopf etwas zu groß für den Körper. Kein Humor, keine Naivität. Eher eine Art gepflegter Müdigkeit, vielleicht Enttäuschung, vielleicht Resignation. Swoboda arbeitet unaufhörlich am Profil seines Gegenübers. Er kann nicht anders. Seine berufliche Deformation hat jetzt, da er bedroht wird, freies Spiel. Er schätzt den anderen als Melancholiker ein, wie sich selbst. Schon entwirft er das Bild, roter Mann vor den Falaise im ersten Licht des Morgens. Hinter der Gestalt spannt sich der Küstenhimmel wolkenlos zum Horizont, gemischt aus wenig Kobaltblau, viel Kremserweiß und einem Hundertstel Ultramariendunkel. Ein Himmel mit jener durchlässigen, kalten Strahlkraft, die seit jeher Maler an die normannische Küste gezogen hat. Swoboda will an seine Gemälde denken. Das luzide Blau hatte er durch mehrere Lasuren auf einem harten, glatten Malgrund erreicht, Kreide, Eiweiß, Leinöl, schnelles Malmittel, Titanweiß. Über der durchgetrockneten Grundierung dann die Farbaufträge in der Arbeitsweise von Caspar David Friedrich. Delacroix hat in seinen Bildern dieser Bucht mit extremer Verdünnung gearbeitet. Monet mit Valeurs. Turner hat dem blauen Himmel misstraut. Aber seine Gedanken halten sich nicht in der Kunst, rutschen ab in den Augenblick. Geht es um sein Leben? Er weiß, zu fragen wäre verhängnisvoll. Gar zu behaupten, er habe nichts gesehen, käme einem Geständnis mit unvermeidlich folgender Hinrichtung gleich. Langsam legt der andere die linke Hand über die rechte auf die Pistole, und der Bulle im Maler weiß, dass diese Bewegung seine Lebenszeit schließt. Wie in einem dunklen Spiegel ziehen sich die Reflexe des Morgenlichts über den Lauf der Waffe, der auf ihn gerichtet ist. Er betrachtet die karmesinroten Lederhandschuhe am schwarzen Stahl der Mateba, hat plötzlich das Wort Renaissance im Kopf. Woher kommt es? Von der Kostümierung seines Gegners? Vom Rot-Schwarz-Kontrast aus Handschuhleder und Waffenstahl? Wer hat ihm die Wiedergeburt versprochen? Für den Mann im rosafarbenen Hemd scheint die Situation alltäglich zu sein. Swobodas Hände zittern. Er hätte nicht gedacht, dass es anstrengend ist, sie hochzuhalten. Dann sieht er im Gesicht des anderen den Entschluss. Die Lippen verraten das Urteil. Ein Schlag vor das Brustbein, die ungeheure Wucht lässt allen Atem aus der Lunge schießen, und während Swoboda sich dreht und fällt, wird ihm klar, dass er den Knall schon nicht mehr vernommen hat, nur einen inneren Donner und den explodierenden Schmerz. Sein letzter Gedanke, bevor ihn sein Bewusstsein verlässt, ist ein ausformulierter Satz. Aber der Scharfschütze auf den Klippen hatte ein großkalibriges Gewehr. Den Aufschlag seines Körpers auf dem Asphalt spürt er nicht mehr. Der andere sieht sich um. Kein Geräusch außer der Brandung. An den Ferienhäusern der Bucht sind die Fensterläden geschlossen. Langsam geht er zu seinem Opfer, das auf dem Bauch liegt. Der Kopf ist seitlich gedreht, eine Gesichtshälfte sichtbar, das Auge halb geschlossen. Man weiß, in einem, der so da liegt, ist kein Funken Leben mehr. Der Schütze beugt sich zu ihm hinunter und legt die Mateba neben das Gesicht, zieht die Handschuhe aus und breitet sie links und rechts der Tatwaffe wie Flügel eines großen roten Schmetterlings aus. Der Revolver ist der Leib des Falters. So beschenkt der Mörder den Toten, richtet sich auf, greift nach dem kleinen Silberkreuz an seinem Hals, führt es zum Mund und küsst es, lässt es wieder in den offenen Kragen gleiten. Er lächelt zufrieden. Bevor er in seinen Wagen steigt, wendet er sich dem Strand zu, nimmt seinen schwarzen Hut ab, hebt ihn über den Kopf und grüßt mit weiten Schwüngen das Meer. Goldene Ringe blitzen an seinen Fingern. Er wendet sich um und blickt zu den Kreidefelsen auf. Von ihrer Kante grüßt ein winziger Schattenmensch, gleichfalls einen Hut schwenkend zurück. Die Möwen schreien wieder. Was geschah, ist geschehen. Und man fragt sich, was nun werden soll. Wird die Hauptperson am Beginn einer Geschichte umgebracht, liegt auf der Hand, dass sie keine Chance auf ein nachvollziehbares Schicksal mehr haben wird. Kein weiterer Verlauf des Geschehens kann diese Barriere rückwärts durchbrechen. Denn Tod ist Tod ist Tod. Und wer hoffen sollte, dass dieser skrupellos beseitigte Maler, Ex-Hauptkommissar Alexander Swoboda aus Zungen an der Nelda, halbtot oder scheintot sei oder im Koma liege und am Ende all dessen, was noch zu erzählen sein wird, die Augen aufschlagen und sich erinnern oder auch nicht erinnern, jedenfalls das Sterben noch vor sich haben werde, sei gleich enttäuscht. Derartigen Spekulationen wird nicht nachgegeben. Uns bleibt nur, ihm in den Tod zu folgen und, gewagt, doch warum nicht, darauf zu hoffen, dass wir in jenem unentdeckten Land, entgegen aller Erfahrung, seine Spur nicht verlieren. Überflüssig zu erwähnen, dass die Chance verschwindend gering ist, ja jeder belegbaren Erfahrung widerspricht, dennoch sind, wahr oder nicht, solche oder ähnliche Fälle überliefert, zumindest beharrlich behauptet. Und wir wollen, wie generell, auch hier nicht zu früh aufgeben. War ihm nicht Sekunden vor seinem Tod sogar das Wort Renaissance zugerufen worden? Wer möchte entscheiden, ob es kunstgeschichtlich oder religiös gemeint war? Oder nur ein blitzender Irrläufer in Swobodas Gehirn? Er ist, während wir noch abwägen und damit befasst sind, unsere Vernunft zu prüfen, längst auf dem Weg. Und keiner kann sagen, ob nach oben oder nach unten. Unvermittelt steht er, den Farbenkoffer in der Hand, an einem Fluss und wartet auf ein Boot. Woher weiß er, dass es kommen wird? Das ist ungeklärt. Ebenso der Fahrplan der Fähre. Ein Nachen aus hellem Holz legt vor ihm an. Der Mann, der am Heck steht und das Stangenruder hält, kommt ihm bekannt vor. Er scheint die Farben im Schlepptau zu haben. Die Stirnglatze, das schwarze Haar kurz geschoren, der elegante nachtblaue Anzug, das hellblaue Hemd mit bordeauxroter Krawatte, die ganze Erscheinung seriös und angenehm. Nun lächelt er ihm aufmunternd zu. Ja, diese ragende Nase, das muss Le Couteux sein. Kein Zweifel, es ist Georges Le Couteux, der Kommissär, mit dem er einst in einigen Fällen zusammengearbeitet hat. Hallo, Georges, das ist 3 Jahre her. 3,5, Alexandre. Wie kommst du zu diesem Boot? Fragt Swoboda. Und Georges Le Couteux von der Police Judiciaire in Paris grinst. Das ist meine Feierabendbeschäftigung. Er spricht noch immer dieses daherschlingernde Deutsch, das er seiner elsässischen Mutter abgelauscht hat. Du weißt ja, ich bin noch lange nicht im richtigen Alter für die Pension, aber ich sehne mich danach. Wohin geht es? Nur ans andere Ufer. Wohin sonst? Wollen wir das nicht immer? Komm an Bord. Swoboda zögert nicht, steigt ein, steht seinen Farbenkoffer zu Füßen in der Mitte des Kahns, den Le Couteux mit dem Heckruder langsam in Fahrt wrickt und schräg zur Strömung über den schwarzen Fluss steuert. Der Fall von und mit Gerd Heidenreich. Gleich hören wir noch, ohne etwas zu verraten allerdings, den Schluss des weit verzweigten, figurenreichen Romans, der bei Klett-Cotta erschien. Aber so viel sei gesagt, eben der Tod ist nicht das Ende. Nein, kurz vor seinem Tod hat er plötzlich das Wort Renaissance im Kopf. Wiedergeburt. Ja, wer weiß, was das noch bedeutet. Gerd Heidenreich zu Gast im offenen Buch, nachzuhören im Podcast der Sendung unter bayern2.de Radiotexte, das offene Buch, unsere Website mit vielen zusätzlichen Informationen und Bildern. Regie der Sendung Eva Demmelhuber, Technik Regina Stärke, als Redakteurin am Mikrofon Cornelia Zetscher. Und nächste Woche hören wir uns, wenn Sie mögen, wieder, dann mit Gräser der Nacht. Der Schauspieler Ulrich Mattes liest aus dem neuen Roman von Literaturnobelpreisträger Patrick Modiano. Wie immer, sonntags um 11. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind und danken Gerd Heidenreich und seinem Swoboda. Ein Juli wie an der Côte d'Azur, ungewöhnlich warm für die Haute Normandie. Le Couteux weiß nicht, dass ich neben ihm am Strand von L'Hôpital stehe. Wie auch vorhin schon, als er in Varangeville das Grab besuchte, das Catheline mir verschafft hat und das ich nicht brauche. Ich bin selten dort, bald gar nicht mehr. Mein schmutziger Engel hat mir freigestellt, mich noch ein paar Wochen hier im Relief aufzuhalten, aber der Weg ins tiefe Dort, wie er es nennt, steht mir offen. Er hat sich von mir verabschiedet, und als ich ihn fragte, was er jetzt tun wird, sagte er werde nicht mehr gebraucht. Ich verlasse dich hier. Was heißt das? Kommst du nicht mit? Nein, ich bin ja kein Ich. Ich bin nur jeder. Jeder ist hier, solange du hier bist. Und wenn du dort bist, brauchst du niemanden mehr und ich höre auf. Ist das dein Name? Er nickt. War auch Zeit, dass du es herausfindest. Ich heiße Jeder.